schön im Rhein. Die Mari ist so schön und die geht auf und ihr Bein. Die Mari und die Grei, die sind so schön im Rhein. Die Mari ist so schön und die geht auf und ihr Bein. Die Mari ist ein Schatten, die Grei ist ganz parade. Die Mari und die Grei, die sind so schön im Eid. Die Mari sitzt ein Schatten, die Grei ist ganz parade. Die Mari sitzt im Schatten.